ist Radio Beatles Zeit. Hier spricht Sir Frank. Ihr seid richtig bei der Sendung. Nothing is real. Falling in your dream, listen to your scream. Memories covered by the rain of pain. Liebe Jungs und Mädchen, ein weiteres Mal werde ich euch heute mit der Musik von Yoko Ono belästigen. Dieser Song stammt aus dem Jahr 2013, dem 80. Geburtstag von Yoko Ono. Am Schlagzeug sitzt Lenny Kravitz, ansonsten natürlich begleitet von Sean Lennon. Erinnert ihr euch noch an das Beatles-Stück Revolution Number 9? Number 9? Das ist weniger diesem Einfluss von LSD zuzuordnen, zuzuschreiben, denn der Kompositionsstrategie von Karl-Heinz Stockhausen tatsächlich. Und in diesen ersten Experimenten traf John Lennon auf Yoko Ono und ihre ersten Platten sprudelten nur vor diesen Experimenten mit Instrumenten und Stimmen und Musikstilen. Ihre Sprachgewaltigkeit und ihre Akrobatik mit der Stimme werde ich gleich mit dem Song Open Your Box vorstellen. Vorher aber von dem Soundtrack Fly zu ihrem Kurzfilm mit einer Fliege, die über eine nackte Frau krabbelt. Ein Stück, was mich immer beeindruckt hat, dass das Musik ist. Das heißt Toilet Piece. Das war Toilet Piece. Und nun kommen wir zu einem Stück, das heißt, muss ich mal auf den Zettel gucken, Baby's Heartbeat. Ja, na klar, heißt es so. Immer wenn ich meinen Kurs über Filmton beginne und wie der in diese Welt kam, beginne ich mit dem Sound von einem ungeborenen Baby und seinem Herzschlag. Das ist ungefähr doppelt so hoch wie der durchschnittliche Wert eines lebenden Menschen, der schon sich an die Grausamkeit dieser Welt gewöhnt hat. Aber die Unruhe und die Gespanntheit auf das Leben, das äußert sich beim Baby im doppelten Herzschlag. Hier hört ihr eine Tonaufnahme von John Lennon, der das Mikro auf dem Bauch der schwangeren Yoko hielt. Baby's Heartbeat. Okay, I'm ready. Well, don't record until I get that. Dass dieses Baby nie geboren wurde, weil es eine Totgeburt war, obwohl wir seinen Herzschlag hörten, nun denn, das steht sicher auf einem anderen Blatt. John Lennon brachte die wunderbare Musik von Yoko Ono in die Wohnzimmer der Beatles-Anhänger, indem er einfach jede Rückseite seiner Single mit einem Yoko Ono-Stück platzieren ließ. Yoko Ono und die Plastic Ono Band und auf der Vorderseite John Lennon und die Plastic Ono Band. Hört jetzt das Lied Open Your Box. Das war ja viele, viele Jahre, jedenfalls in England, verboten. Es wurde gestrichen von der Liste, wobei ich das nicht ganz verstand, weil wörtlich übersetzt heißt Open Your Box ja eigentlich nur öffne dein Geschenk, also dein Paket. Verstehe ich auch nicht, den Verbot. Naja. Yeah. Es ist schon erstaunlich, wie sehr der Einfluss von Yoko und einer neuen Sicht auf Musik, wie sehr John Lennon sein Gitarrenspiel variieren konnte und hier mit experimentellen Gebrauch seiner 6 Saiten umging. Genauso wie wirklich wunderbar akrobatisch der Stimmeinsatz von Yoko immer wieder war und auch Fans fand. Nun, denn nach Open Your Box gab es auch eine Single mit der Rückseite Remember Love. Da hört ihr ungefähr die von der Stimme her, die Yoko, wie zerbrechlich sie auch sein kann. Remember Love. Dieser Song wurde übrigens ebenso im Bett aufgenommen, als John und Yoko das Bed-In, diese Performance machten für den Frieden. Erschien auch auf der Rückseite von dem anderen Song, den sie im Bett aufnahmen, der etwas berühmter wurde, Give Peace a Chance, mit Timothy Leary, Journalisten und dem örtlichen Radha Krishna Tempel Gruppe, wurde der seinerzeit veröffentlicht.

ob man mit Yoko Ono leben könnte? Ich denke schon, das hat gewisse wirtschaftliche und auch kreativ-künstlerische Vorzüge. Das fragte ich auch meinen Freund Rocco Schamoni seinerzeit, als wir in Hamburg spielten mit meiner Band, und er sagte daraufhin, ich habe jetzt keine Zeit zu antworten, und produzierte dann aber eine Single 1990 mit dem Titel Yoko Ono, und da ist die Antwort. Schon, Rocco. Hier haben wir jetzt Yellow Girl von Yoko Ono und der Plastic Ono Band von 1973. Naja. Up there is giving her a run around. about it. Kennt ihr das noch? Kiss, Kiss, Kiss. Das ist auch so ein Konzept von John Lennon gewesen bei seiner Comeback-LP Double Fantasy. 1980 war jeder zweite Song auf der LP dann von Yoko. Aber das hat sie dann mit den Peaches nochmal neu aufgenommen. Kiss, Kiss, Kiss 2007 klingt so. Diese Aufnahme, die nicht von der LP ist, die ein Outtake ist, obwohl Earl Slick an der Gitarre spielt, hier ist es wesentlich schöner, ihrer Stimmakrobatik zuzuhören, als in der releaseden Aufnahme auf dem Album von John Lennon. Und auch der Schlusspunkt ist viel besser gesetzt als im Original, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt. Die Sendung ist vorbei. Hallo, hier war Sir Frank. Yoko Ono sagt auch noch gute Nacht und dann sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören! Who needs it? Who needs it?